Impuls. Angenommen, die Gedanken von uns wären wahr. Was würde das für uns bedeuten? Der Zauber der inneren Momente bei uns Menschen wird zeigen, was gut gewesen ist und was nicht. Es unterliegt alles einer Überprüfung durch seine Anwendbarkeit. Was wahr ist, muss auch gut und richtig sein. Zumindest zum kleinsten möglichen Anteil wird es das sein. Da ist der Gedanke nicht allein nur ein Zeiger oder ein Punkt im Raum gewesen. Er ist verschaltete Intelligenz. Dafür hat er gestanden, so ist das wahr. Der Gedanke steht mehr für das innere Leuchten eines Menschen als für eine Blindheit. Darum haben wir die Gedanken angenommen und belassen, wie sie gewesen sind. Alles kommt daraufhin vor und alles wird etwas Wahres sein, was wir an uns selbst erkannt haben.